Was ist Angst? Haben Sie sich jemals diese Frage gestellt? Jeder kennt Angst. Doch was ist Angst denn eigentlich genau? Meine Definition: Angst ist eine unreflektierte Schutzreaktion gegen eine befürchtete Bedrohung. Damit ist Angst keine Dummheit, sondern eine unterbewusste Taktik des Vermeidens, die dafür sorgen soll, dass ein Mensch sich nicht in eine Situation begibt, die er für existenzbedrohend hält. Diese Bedrohung muss er zuvor selbst erfahren haben oder zumindest ihre Bedeutung kennen. Beispielsweise haben sie auch keine Angst vor Schnirks. Warum nicht? Weil sie nicht wissen, was Schnirks ist und daher auch damit keine Bedrohung verknüpfen. Sie brauchen sich für ihre Angst übrigens nicht zu schämen. Ob Helmut Kohl oder Rainer Kallmund, Hella von Sinnen oder Oliver Hardy, sie alle haben in ihrem Leben genau jene tiefsitzende Angst verankert, die verhindern soll, dass eine bestimmte, im Unterbewusstsein verborgene Lebensbedrohung erneut zuschlagen kann. Die Angst sorgt im Körper für die Ausschüttung einer Kaskade von Botenstoffen, den Neurotransmittern, die allesamt nur die eine Aufgabe haben, den Menschen in die Lage zu versetzen, der bedrohlichen Situation wieder Herr zu werden. Dies wäre eigentlich sogar sinnvoll, wenn die Angst in ihrer Eigenschaft als Blockade nicht nur den Misserfolg, sondern auch leider den potenziellen Erfolg verhindern würde. Um dies richtig verstehen zu können, ist an dieser Stelle eine kleine ausführlichere Erklärung nötig. Wie unsere Psyche tickt. Psychisch bedeutet nicht, dass sie verrückt sind, sondern dass lediglich nicht die Knochen, Muskeln oder Nervenzellen selbst entscheiden, was sie tun, sondern elektromagnetische Wellen. Diese entstehen im Gehirn oder werden von ihm empfangen. Psychisch bedeutet ursächlich und in der Wirkungsweise auf psychische Prozesse, also Empfindungen, bezogen. Im Gegensatz zu körperlichen Prozessen, wie etwa einem Unfall, Feuer oder chemischen Einflüssen von außen. Ich möchte der Anschaulichkeit halber vorschlagen, die Psyche als Steuerung des Körpers zu sehen, analog zu einem Computerprogramm. Dieses Programm kann als ein Informationskomplex verstanden werden. Ein psychischer Prozess, ihre eigenen Gedanken, und diese müssen noch nicht einmal bewusst sein, können somit ein Empfinden oder Verhalten auslösen, ohne dass hierfür äußere körperliche Einflüsse notwendig sind. Das kennen Sie, wenn Sie nachts träumen. Die Psyche des Menschen hat nur ein einziges Bestreben, das ich den Algorithmus der Psyche nenne. Der Begriff Algorithmus entstammt der Mathematik und bezeichnet eine Berechnungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Es ist also die Formel, nach der wir handeln. Dieses Bestreben der Psyche lautet maximale körperliche und psychische Entfaltung bei minimalem Leid. Ein jeder Mensch versucht, und er kann gar nicht anders, seine eigene Absicht in der Realität zu verwirklichen, koste es, was es wolle, und sogar den Tod. Die Kontrolle über das Leben ist der Psyche wichtiger als das Leben selbst. Damit neigt die Psyche, wie jedes Programm, dazu, sich irgendwie in der Welt niederzuschlagen. Eine subjektiv empfundene Machtlosigkeitserfahrung hindert die Psyche an der Entfaltung und ist somit das Letzte, was sie hinnimmt. Das klingt vielleicht etwas kompliziert, ist aber der Schlüssel zum Verstehen, warum einige Menschen trotz rein rationaler Einsicht, ärztlicher Warnungen und Schamgefühlen noch immer einen Wahnsinnshunger verspüren. Nimm mir nichts weg, lautet das Programm der Psyche, und die entscheidet und nicht der Arzt oder der Körper. Nun gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, mit Machtlosigkeit, also mit empfundenen Entfaltungseinschränkungen, umzugehen.